Rapper, was sie reden, alles Lügen. Abiat, Masari, Abiat, ich packe fette Tüten. Berlin lebt, Ghetto, Ghetto, bra, wir kommen im Rudel. Was für Fitnessplan, Kollege, in meiner Gegend fliegen Kugel. Es zollt der Rubel, jetzt kannst du den Bratan googeln. Heute esse ich Steak, gestern 5 Minuten Nudeln. Ich bin original, der Rest ist Dubel. Das Leben ist ne Bitch, ich pack die Schwampe an der Google. Keine Skrupel, der Bras Löwe. Guck mal, wie ich nur mit Wörtern meine Feinde töte. Der Staat will mich nicht oben sehen, wie Mindestlöhne. Aber deren Kinder sehen aus wie meine Söhne. Drück den Arm, geht 300 und die Erde bebt. Ich komm auf die Bühne und schreib Berlin weg. Alles ändert sich, doch niemals gab es Qualität. Ich komm auf die Bühne und schreib Berlin weg. Ghetto, Ghetto war in meiner Welt nur Parazel. Ich komm auf die Bühne und schreib Berlin weg. Kein deutschen Pass, Kolleg, der Schriftvertrag wird abgelehnt. Ich komm auf die Bühne und schreib Berlin weg. Fick die ganzen Hater, ich verteile gutes Bader. Am Kunden aus Bayern mit dem Kontostand von Neymar. Bratan, was für Schutzgeld, ich klär meine Sachen selber. Und komm zum Tisch mit Schafen, so wie thailändische Kellner. Meine Lehrer fragten damals, was soll später aus dir werden. Und heute drück ich Karren mit 680 Pferden. Ruf gut Zufu an und klär mir Klunker aus Antwerpen. Bra, ich will nur Geld, ich hab für Schnappen keine Nerven. Und die ganzen Leute merken, der Bratan hat einen Schaden. Komm mit Exxon in dein Laden, pack die Stangen in das Laken. Keine Wahl, Kolleg, ja, mir knurrt der Magen. Bratan, was für Gangster, meine Bras sind Psychopathen. Drück den Arm, geht 300 und die Erde bebt. Ich komm auf die Bühne und schreib Berlin weg. Alles ändert sich, doch niemals gab es Qualität. Ich komm auf die Bühne und schreib Berlin weg. Ghetto, Ghetto war in meiner Welt nur Parazel. Ich komm auf die Bühne.